Russland ist mit der Entwicklung in Nordsyrien unzufrieden. Das lässt sich aus der Pressekonferenz Wladimir Putins und Recep Tayyip Erdogans herauslesen. Der russische Präsident erwähnte mehrfach nachdrücklich die Lage rund um die Stadt Idlib. Wir sehen, dass unsere türkischen Freunde erhebliche Kraft darauf verwenden, unsere Vereinbarungen zu erfüllen, die Sicherheit zu gewährleisten und eine Pufferzone zu errichten. Dort gibt es zurzeit leider viele Probleme. Die Vereinbarung, die Putin anspricht, stammt aus dem September. Damals war nach Verhandlungen zwischen Ankara und Moskau eine Offensive des syrischen Militärs auf Idlib abgesagt worden, die wohl unzählige Menschenleben gekostet hätte. Die Türkei hatte befürchtet, dass erneut Tausende in Richtung der türkischen Grenze fliehen könnten. Erdogan erhielt damals im Gegenzug die Aufgabe, eine Pufferzone zu errichten und dort den, wie es damals und heute auch wieder hieß, Kampf gegen Terroristen zu führen. Die Sicherheitslage aber ist instabil. Etlichen Berichten zufolge nimmt der Einfluss von Dschihadisten in der Region zu, was Putin nun wohl heute dazu bewog, Erdogan sehr deutlich und öffentlich auf die Probleme hinzuweisen. Russland wird sich nun wieder stärker auch militärisch in der Region engagieren. Die Türkei verliert an Handlungsfreiheit. Erdogan hat zudem mit seinem Anliegen, im Nordosten Syriens gegen die kurdische Miliz YPG kämpfen zu dürfen, bei Putin wohl wenig erreicht. Es ist entscheidend, kein Vakuum dabei zuzulassen, die amerikanischen Truppen zu ersetzen, sobald sie sich zurückziehen. Wir müssen nach dem Abzug der Amerikaner verhindern, dass Syrien von Gesetzlosigkeit übernommen wird, so der türkische Präsident. Putin ging darauf nicht direkt ein. Ihm ist nicht daran gelegen, dass die Türkei in noch größerem Maßstab ihre Interessen in den nördlichen syrischen Regionen durchsetzt. Deutlich wurde schließlich ein Streit zwischen Russland, der Türkei und Iran auf der einen, sowie Deutschland, Frankreich und Großbritannien auf der anderen Seite. Es geht um die Zusammensetzung eines Komitees, das eine neue Verfassung für Syrien ausarbeiten soll. Putin las überraschend aus einem Brief vor, den die Europäer an den UN-Generalsekretär geschickt haben sollen. Ваш спецпредставитель де Мистура не должен одобрить никакого заявления относительно Конституционного комитета, которое гаранты Астаны сделают в Женеве. Путинс Worten zufolge hätten Diplomaten Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens kurz vor Weihnachten gefordert, dass der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für Syrien, Staffan de Mistura, die Zusammensetzung des Verfassungskomitees nicht genehmigen solle. Die Liste der Teilnehmer hatten aber zuvor Russland und die Türkei in Abstimmung mit Syrien und Iran erstellt. Einen solchen Brief, einen solchen Streit öffentlich zu machen, ist ein ungewöhnlicher Schritt, zumal keines der europäischen Länder bei der Pressekonferenz anwesend war.